Wozu ist das Vigilfasten eingeführt worden? Das Vigilfasten ist eingeführt worden, um uns darauf vorzubereiten, die Hauptfeste fromm zu begehen. Die Vigilien, in denen Kirchenrecht vorgeschrieben sind, sind also Weihnachten, Pfingsten, Allerheiligen und, wie gesagt, und dann Pius den 12. dann verhindert vom 14. August auf den 7. Dezember. Da war die Himmelfahrt auf unbefleckte Empfängnis. Kann auch beides machen, sicher nicht verboten.